Kapitel 4 Übung A4 Hören Sie die folgenden Telefongespräche. Ergänzen Sie die Telefonnotizen. Gruber. Müller hier. Herr Gruber, ich habe ein Problem mit meinem Computer. Was geht an Ihrem Computer nicht, Herr Müller? Ich kann verschiedene Word-Dokumente nicht öffnen. Gut, ich komme bei Ihnen vorbei. In welchem Zimmer sind Sie? Zimmer 506, 5. Etage. Grünewald? Claudia, ich bin's, Marie. Wir sitzen hier im Zimmer des Direktors und warten auf dich. Oh Gott, die Besprechung. Die habe ich vergessen. In welchem Zimmer sitzt ihr? Vorne, beim Direktor. Zimmer 2. Beeil dich. Und bring die Dokumente der Firma XP mit. Mach ich. Ich komme sofort. Kupfer? Caroline Strahl, Sprachschule Intercom. Spreche ich mit der Personalverwaltung von Koma? Ja, was kann ich für Sie tun? 3 Ihrer Mitarbeiter besuchen bei uns einen Sprachkurs. Wir haben Ihnen die Rechnung geschickt. Die ist aber bis heute noch nicht bezahlt. Können Sie mir bitte die Rechnungsnummer geben? Die Nummer ist 8765-3425. Oh ja, Sie haben recht. Wir bezahlen die Rechnung noch diese Woche. Gut, Frau Kupfer. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Krause? Hallo, Herr Krause. Hier ist Petra Schimmel. Wir haben heute um 13 Uhr einen Termin. Ich kann leider nicht pünktlich sein. Ich stehe im Stau. Wo sind Sie denn? Am Autobahnkreuz Eckendorf. Ich habe um 15 Uhr noch einen Termin frei. Schaffen Sie es bis 15 Uhr? Ja, sicher. Gut, dann sehen wir uns 15 Uhr.